Im Hörspieltermin am Samstag bringen wir in den folgenden 110 Minuten die Produktion Totenfloß von Harald Müller. Müller zeichnet eine apokalyptische Endzeitvision, in der chemische und radioaktive Einflüsse die Welt verwüstet haben. Die wenigen noch bewohnbaren Orte werden streng bewacht und diktatorisch regiert. Totenfloß erzählt die Geschichte von vier Todgeweihten, die aus den sicheren Arealen ausgewiesen wurden und sterbend ihr Menschsein entdecken und sich noch im Tode solidarisieren. Wieder haben die medizinischen Ordnungskräfte unseres bewohnbaren Areals eine chemisch kontaminierte Person ausfindig und dingfest gemacht. Personenziffer 180542A1ZL, Retortengeburt, radioaktiver Befall 9 Rem, chemischer Befall 95 Kontas. Ich wiederhole, Personenziffer 180542A1ZL, Retortengeburt, radioaktiver Befall 9 Rem, chemischer Befall 95 Kontas, wird hiermit für nun existent erklärt. Ich hab doch nur 0,4. Lasst mich wieder rein. Ihr dürft mich nicht aus dem BR verjagen. Mit 0,4 ppm Cadmium. Das ist ungesetzlich. Ich werde im Vorstand Meldung machen. Lasst mich wieder rein. Sofort. Achtung, Achtung. Braucht ihr nicht. Hier spricht der Vorstand von Nordbaden-Rhein. Bewohner von Nordbaden-Rhein. Wir erinnern euch an die 10. Großhandgebote. Du sollst nicht die Liebe. Du sollst keinen anderen Menschen berühren. Du sollst kein Tier berühren und keine Pflanze. Du sollst keine Nahrung mit dem Kauen erschrecken. Du sollst nie die chemisch verseuchte Person anzeigen. Du sollst nicht über dein Leben nachdenken. Du sollst nicht fragen, was früher war. Du sollst keine alten Bücher lesen. Du sollst nicht fragen, warum du etwas sollst. Du sollst dem Vorstand gehorsam sein. Gelesen. Nie über mein Leben nachgedacht. Nie einen anderen Menschen berührt. Auch nach der Vergangenheit habe ich nie gefragt. Ich habe nie geliebt. Ich war dem Vorstand treu ergeben. Warum verbannt ihr mich jetzt aus Heidelberg? Das ist Mord. Nackter Mord ist das. Mord. Lasst mich wieder. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Was? Hier ist der Checker! Warum wirfst du das Netz über mich? Du bist hier im Unbewohnbaren, Buddy. Hau ab! Was willst du? Blut. Mein Blut. Yeah, Buddy. Yeah. Wozu? Blutcheck, willst du doch? Nur von der Sondercheck-Kommission. Und wo ist er? Da, in Heidelberg. Hinter der Mauer. Ich will wieder rein. Die haben sich geirrt. Irrtümlicher Regelverstoß. Regelverstoß? Ich bin unterm Teststrich. Das sagt jeder. Nun schnell, Jake, komm. Erst aus dem Shitnetz. Shitnetz? Bastardsabanda? Shitnetz? Das sind meine Fighties. Netz, Weitmesser, Cat und Bang. Schöne Fighties, hm? Ja, sehr schöne. Lass mich jetzt raus. Dein Blut. Checker checkt jeden. Auf alle Toxine, kaputte Gene, Viren, Radioactivity. Der bigste Checker aller Zeiten. Komm. Aber ich kenne meine Werte. Kommt das? 86. Davon toxische Metalle? 52. Ein ganz normaler Schwermetallspiegel. Eben. Radioactivity? Durchschnittlich. Chromosomenbrüche? Null. Und dann Im unbewohnbaren Areal? Regelverstoß einer Unterinstanz. Komm, komm. Du bist ein Minusmann. Als Alpha-Einser? Trotzdem. Organgeber? Du ziehst den rechten Ständer nach. Nonsens. Das Leck ist positiv. Hör auf, Buddy. Checker hat's gesehen. Und wann? Bitte, wann? Als du aus der Drehschleuder kamst. Dein rechtes Leck ist im Arsch. Totally. Zu viel Cadmium drauf. Der Shit wird in den Nieren gespeichert. Ab 0,5 ppm X. Blutarmut, Atemnot, Lunge, kaputt. Itai, Itai, Söhnchen. Das hast du. Der Glotze aber. Kalkhaut ab aus dem Knochengewebe. Du wirst kleiner. Und warum? Es schrumpft das Skelett. Und jetzt Blutcheck. Nein. Zack. Du bist gemein. So. Checker muss checken. Welche Checkmethode hatten die in Heidelberg drauf? Beta-2-Mikro. Keine Neutronenaktivierung? Der Aktivierer ist außer Funktion, kein Strom mehr. Wasser auch schon rationiert? Schon ewig. Treibstoff? Restbestände. Geh down mit Deutschland. Ah, die Sekunde der Wahrheit. Glotz den Reagenzer. Dein Blut wird grün. Borg soll dich morden. Immer hat der Checker Pech. Warum? Du bist nicht mehr fressbar. Also, so ernährst du dich. Only in extremities. Bodies sind das reinste Gift. Fliegen. Blätter. Beeren. Okay. Frühe Glieder der Nahrungskette haben weniger Kontas drauf. Und du selber? Checkers, Buddy. Stößt ein Chemie-Shit ab. Boy, das ist great. Nix Schwermetall. Nix 14C. Nix 90 Strontium. Nix andere Toxine. Checker ist total okay. Und der Chromosomenbruch? Was meinst du? Gefehlt der rechte Arm. Was erlaubst du dir? Wie viel Greifer hat der Checker? Noch eins mit der Kette. Du hast zwei. Checker ist ein Alpha-Einser. Kerngesund. Und falls er doch mal was Chemisches hat. Glotz. Alles Gegenmittel. Auch was gegen Itai, Itai? Eisen. Griffe weg! Vielleicht hilft's mir. Warum soll der Checker dir helfen? Ich dachte nur... Nimm die Bottle hier uns auf. Und der Trinkeignungsbeschluss? Bist du selber. Wieso? Weil du ein Saufchecker bist. Vorwärt! Reines Quellwasser. Dann trink doch einfach. Man kann nie wissen. Gib mir einen Counter. Fresse! Was schreist du? Checker ist clean! Keine Innenstrahlung! Die paar Außenrämme hat jeder. Innen ist er totally clean. Totally! Aber Haare Ex. Sauf jetzt! Erst das Wasser counten. Null Radioactivity. Worauf wartest du? Nicht so bescheiden. Na? Was na? Magenkrampf? Nein. Sodbrennen? Tut mir leid. Na, dann lass mal rüberwachsen. So. Und jetzt laufen wir im Kreis. Warum? Checker will sehen, wie viel Power du hast. jede Menge Power. Bist du sicher? Wohin geht's? Rein abwärts. Aha. Und bis zum Rhein ohne Bodenkontakt. Glotz. Landkarte? Überlebenskarte. Verstrahlte Landschaft, chemische Streifen, Nervengaszonen, alles drauf. Xanten. Xanten. Ja, Xanten. Checkers Ziel. Warum? Kleine Stadt. Neue chemische Toxis. Total intaktes Biotop. Toxi clean und menschenleer. Menschenleer? Neutronisiert vor 30 Jahren. Extrem kurze Halbwertszeit. Schubladenkind ist da gewesen. Keine maßgebliche Instanz. Presse, that turns me into a tiger. Macht der Checkers Xanten kaputt. Xanten is totally okay. Really? Eine cleane Stadt? In Xanten ist die Erde clean. In Xanten ist der Himmel clean. In Xanten ist das Wasser clean. In Xanten sind die Bäume clean. Clean, clean, clean. Und Blumen und Tiere und Fische, Vögel. Clean, clean, clean, clean. And body leer. Pacheca, es wird Multi-Bodies machen. Lauter kleine Alpha-Einser. Totally clean. Und Mannheim wird's besonders schlimm. Chemical danger number one. Kommt kein Schwein rüber. Irrtum. Was grinst du? Checker reitet. Hast du ein Pferd? Yeah, buddy. Dich. Nein! Hau ab! Checker macht dir einen Globus platt. Nein, Checker! Wirklich! Ich kann nichts dafür. Ich hab schon gekotzt bei Körperkontakt. Da hat der Checker gewartet, Buddy. 11 Wochen auf ein Reittier wie dich. Yeah, yeah. Vor der schittigen Drehschleuse hat er 11 totale Wochen gehockt. Time turned into a bloody September. 11 totale, voller Desire. Und jetzt bist du da. Hinknien. Such dir lieber einen anderen aus. Hinknien, hat der Checker gesagt. Der nächste Nordpartner ist gesünder. Oder noch kaputter, du Drug. Hinknien. Ja. Zottel ab. Wohin? Links rüber. Lieber rechts. Links, bist du taub? Zu viele Steine. Und rechts gehst du drauf. Wieso? Kaputte Kröten da. Schätze, Kontaktgift. Ziemlich schaumäßig. Clever, clever. Wo man hintritt, lauert Borg mit Knife and Bang. Alles totally ex Malochik. Kaputt, kaputt, kaputt, kaputt. Falscher Schritt? Schon bist du drin. Bis hier, bis zu deinem schittigen Hals, bis zum Verrecken in der Chemie. Jammer, dass du Checker nicht glaubst. Oh, Borg. Null Liebe mehr auf der Welt. Null Humanity. Null Vertrauen. Jeder allein. Yeah, Checker is a lonesome rider. Warum, hirniger Bestialiker? Itai, heute Nacht dings ich dich ab. Wenn der gute alte Lennox kupferrot überm Ölsee steht. Und jetzt dauern. Malochik, gesunder, kräftiger Dauerlauf. In Xanten ist die Erde clean. In Xanten ist der Himmel clean. In Xanten ist das Wasser clean. In Xanten sind die Bäume clean. In Xanten ist der alle... Coco! Coco! Coco! Coco! Coco! Coco! Stop! Vögel! Ein chemisches Tier! Da! Ein 1900er! Uralter Body! Am Vögel nach! Glotz doch, glotz. Der Stinker ist crazy. Koko. Wohnt an einem Berg von Schuhen. Crazy, crazy. Glotz, wie er säuft. Ich kann ihn nur verschwommen sehen. Jetzt was mit deinen Glotzis los? Weiß nicht. Hier, die Schleuder, bang, den Shitter. Warum? Er hat cleanes Wasser. Kriegen wir auch so. Bang ihn trotzdem, dass er weiß, wo sein Platz ist. Bang ihn mit dem Mangel der Glotzis. Bang den stinky Ziegenbock. Glotz, spann seinen Regenschirm auf. Bang du ihn doch. Hab nur einen Arm frei. Na los, Schmutzlappen, gib ihm Atzkes Malaikes. Hey, wir können ihn als Fresstracker brauchen. Olli, wie der hat einen Rattenmagen. Wer sonst schon Ex? Sowas frisst Dioxin zum Frühstück und spült es runter mit Nitrobenzol. Für einen Fresscheck total unbrauchbar. Komm! Was wollt ihr? Erstmal weg mit dem Dach. Haut ab! Was gibt's da zu gaffen? Erstmal weg mit dem Dach. Was will er? Tu den Schirm weg! Nein! Ohne Schirm bin ich in dem Tod ausgeliefert. Voll laut! Sonne, Schwefelregen. Alles kommt von oben. Die ganze dreckige Chemie. Komm, komm. Nicht den Schirm loslassen, loslassen. Nicht den Schirm. Hey, reiß einem die Arme aus dem Gelenk. Die Arme. Ha. Stimmt was nicht? Ich sehe da nur einen. Checker, mach dich zum Krüppel. Wie viele Arme hat er? Checker hat zwei. Also, beide Gehirn amputiert. Und was wollt ihr? Itai-Söhnchen, er fragt, was wir wollen. Er hat einen gesunden Nachtschlaf gehabt, ein gutes, nahrhaftes Frühstück. Und jetzt fragt er, was wir wollen. Nichts zu fressen da. Wirklich nicht? Was meinst du? Wie viel REM hast du? Mindestens 20. Dafür bist du zu munter, Buddy. Ich strahle ganz schön. Sitz da und strahl so vor sich hin. Soll ich ihn counten? Warum? 20 REM. Ganz schön shit gefressen zu werden. Er ist dabei selber ein echter Genießer. Wie kommst du da drauf? Die Schuhe da, die ollen Latschen. Hast du doch alle abgedingst und aufgeknabbert. Oh, my brothers, Bock wird dich loben. 1000 Bodies, 1000 Malochiks und Mamalas, 2000 Latschen. Glotz, Itai, Glotz, ein Babyschuh. 1000 Fights auf Leben und Tod. Und Glotz, da sitzt er, der strahlende Sieger. Multikiller. Ich bin kein Killer. Und die vielen Echse? Frag mich nicht. Warum nicht, Digger? Ich darf nicht dran denken. Woran nicht? An diesen Tag. Was für ein Tag? Nein, ich darf nicht dran erinnern. Ich muss und ich will's vergessen. Muss und will. Was? Anna! Quäl mich nicht. Anna und alles. Oh. Immer ging sie hin und her, hin und her und hin und her. Stirb, Anna! Stirb! Warum kannst du nicht sterben? Forward, Itai, die Jagd ist auf. Checker will checken. Frischfleisch lacht. Blutcheck. Kommt was? Blutet so locker vor sich hin. Nicht so viel. Alter, Geizhals. Hat er 6 Liter. Schüttet in die Büchs wegen paar Drippel. Okay, gib her. Das Wasser hier kann man trinken. Wenn Indy noch lebt. Was? Für ein Indy? Da schwimmt er. Ein Fisch! Fall nicht ins Wasserloch! Stehst du auf Schläge? Warum? Wasser verpesten. Checker ist durstig. Schmeiß sein Shitty-Fisch da rein! Indy ist mein Indikator. Was ein Ding. Solange er lebt, ist das Wasser gut. Oh, clever. Clever. Und er selber? Was? Null Toxine? Völlig clean. Oh, boah. Du schenkst dem Checker einen Fisch. Er wird ihn fressen und dich ehren. Dank, großer Bock. Für dich wird Checker killen. Killen und killen. Bock? Wer ist Bock? Wohnt hoch am Himmel. Schon 3-mal gesehen. Der nackte Globus voller Blut. 11-äugig, geritzt und gehäutet, total asiatisch und hypermalat in einer Kampfmaschine aus Blei. Steinern glotzt er auf uns herab. Wir sind der Blutigste seiner blutigen Träume. Her mit Nindy. Du willst ihn fressen? Checker braucht was im Bauch. Dann habe ich keinen Indikator mehr. Bin juckt. Checker, das finde ich nicht gut. Itai-Söhnchen. Wirf ihn wieder ins Wasserloch. Checker muss fressen. Du wirst diesen Fisch nicht fressen, Checker. Und warum nicht? Wir brauchen ihn. Ihr Checker nicht. Wieso? Weil er zwei Saufchecker hat. Interessanter Sachverhalt. Ja. Du frisst diesen Fisch nicht. Okay, okay. Ohne Indy wäre ich schon tot. Woher ist er? BA, Hessen 4. Aus dem bewohnbaren Areal. Da, hinter der Hügelkette. Bin ich rüber. Bis an die Mauer. Keine MGs. Kennt mich dort. Den Kuckuck mit dem Schirm. Kuckuck, Kuckuck. Sie haben dort keine Vögel mehr. Deshalb sang ich da fast täglich. Offiziell genehmigt. Kuku, Kuku, Kuku. Und schrie. Vergessen Bufink nicht. Rohrdrommel, Nachtigall, Spottdrossel, Pfeisig. Voller Kinder. Die ganze Mauer. Blond und bescheiden. Voll durchgeklont. Da kam dann immer was von oben. Ein Sojasteak, eine Dauerstange. Oh, ganz schön regelwidrig. Die Gegend ist jetzt auch kaputt. Samt Hessen 4. Bis Darmstadt. Nur Flechten und hartes Gras. Echse Karnickel, Eidechsen, Mäuse. Endlose Weite von Tod und Zerstörung. Manchmal stinkt's drüber. Todesgeruch. Chemie-Shit. Verfall. Fäulnis. Gestank. Ja. Nach Darmstadt geht niemand mehr. Fallout? Kommt mit dem Nordwind. Woher? Das weiß man nie. Was glotzt, Buddy? Woher heute der Wind kommt? Woran siehst du's? Wie die Flamme steht. Welche Flamme? Der brennende Ölsee. Seit der großen Katastrophe. Jetzt dreht sie. Kippt nach Süden, Nordwind. Wo ist mein Schirm? Flamme, die nach Süden kippt. Da, kurz vom Horizont. Nichts zu sehen, nur dunkle Schleier. So eine schwarze Wand. Meine Glotzis gehen ex, Checker. Ich kann die Flamme überm Ölsee nicht sehen. Ja, mach die Glotzis auf und gaff mich an. Warum? Glotzcheck. Strahlenblindheit. Bist du verrückt? Da oben ist Ozon im Arsch. Shitsonne knallt voll durch. Wie ein Messerstich in der Glotzis, Buddy. Ultraviolette Verbrennung. Die Eyeballs kannst du abschreiben, Boy. Ich bin blind. Siehst du die Flamme? Noch hinter den Baumstümpfen da. Genau. Kippt südwärts. Dann kommt der Tod. Kuku, Kuku, ey, Kuku, ey. Kuku, denkst du nicht Kuku, richtig? Kuku. Ich muss die Vogelstimmen retten. Glotz doch. Die toten Bäume da. Das waren Eichen. Sie lebten lange, Jahrhunderte lang. Und Buchen, Erlen, Fichten, Tannen. Dort bis zum Horizont. War alles grün. Völlig cleane Gegend. Wirklich. So war es. Damals. So war es sicher. In der guten alten Zeit. Und dann kam der Tod. Da glotzt die Schuhe. Sie kamen alle hier vorbei. Noch Wochen danach. Ein endlos langer Zug von Menschen. Noch Monate nach der Katastrophe. Diesen Turnschuh hier trug sein Kind auf den Schultern. Seine Haut war schwarz und hing in Fetzen runter. Schwarze Fetzen von Gesicht, Bauch und Händen. Ja, die grüne Epoche damals. Man lebte gern. Jeder. Auch ich. Auch ich war mit mir und der Welt okay. Ja. So möchte ich das sagen. Und das Kind hielt vor Schmerzen die Arme hoch, als trüge es etwas Unsichtbares. So viel Zufriedenheit war natürlich kein Zufall. Ich hatte ja einen Traumberuf, war auf dem ganzen Rhein zu Hause. Von Basel bis nach Amsterdam zeigte ich den Leuten den großen Schicksalsstrom abendländischer Geschichte. Die beiden Paar Halbschuhe hier brachen plötzlich zusammen. blieben liegen, starben am Straßenrand. Ja, Vater Rhein, großer Schicksalsstrom. Da war auch ein Boot, wenn ich nicht irre. Reizvolle Touren. Sagten wir nicht so? Reizvolle Touren auf einem Tragflügelboot. Sie zog einen Handwagen hinter sich her, auf dem drei tote Kinder lagen. Diese Traumschiffsatmosphäre, die Landausflüge, die reine Nixonwahl, das Captain Dinner. Oh, ich sehe sie jetzt noch vor mir. Sie zogen wie Geister an mir vorbei. Gar nicht wie Menschen von dieser Welt. Sie waren alle betäubt und verwirrt und bewegten sich stumm wie Automaten. Man war, auch wenn man nichts verzehrte, ein jederzeit willkommener Gast. Ja, ja, wenn ich so überlege, so manches kommt mir dann wieder hoch. Für unsere kleinen Gäste zum Beispiel hielten wir spezielle Angebote bereit. Blutungen ohne Gerinnung, Splitterfrakturen, Fleischrisse, auslaufende Augen. Wir aßen stets auf dem Sonnendeck, mit Blick auf die wechselnde Bilderbuchlandschaft. Ja, und was sahen wir? Sie gingen stumm an mir vorbei. Um irgendwo, auf dem Feld da, zu sterben. Uralte Kulturen, historische Städte, Baudenkmäler aller Zeiten. Hier, das war Anna. Diese braunen Stiefel mit Fellbesatz. Ihr ganzer Körper war purpurrot. Die rechte Seite halb aufgerissen. Und ihr armer Kopf sah aus wie ein gekochtes Huhn. Ja. Das Herzstück der deutschen Romantiktour. So war alles damals. Genau so. Da war ich weltweit unterwegs. Ja, so war es wirklich. Wenn ich so überlege, so müsste es wirklich gewesen sein. Eine unvergessliche, wunderbare Welt! Ey. Nasse Eyeballs. Nun ja. Die gute, alte Zeit. Glotz. Er hat einen Heiligenschein. Hockt schon halb im Jenseits, noch von ganz fern seine Stimme. Hier ist der Kuckuck, euer Häuptling. Spricht sein großes Wort zu den Toten. Starker Wind von Norden. Der kriegt euch. Von Norden kommt der Tod. Gib ihm Schirm. Fuck off! Und schon ist er in seinem Loch. Ja. Hast du sein Blut gecheckt? Ja. Wie viel Konters hatte? Nur 38. Falsch gecheckt. Nur mit Blei. Spur Arsen. Paar Sulfate. Herbizide. Biologisches Wunder. Oh. Großer, grausamer, gottloser Bock. Checker hält sich clean. Clean, clean, clean, clean. Cleant sich, wo er cleanen kann. Täglich checkt er sich fast tot, dass ihm nichts passieren kann. Und passt auf. Bock. Passt er auf. Hält die kleinen Glotzis offen. Tote Maus, schon ist er weg. Gafft sich jeden Tümpel an. Glotzt und glupscht den ganzen Tag. Macht Take-off. Bei jedem Fleck. Na? Und wie viel hat der Checker drauf? Sag's in Kontas. Wie viel hat er? Null. Wieso? Dein Body stößt Toxis ab. Bist du die Cat? Hast du gesagt? Kann jeder sagen. Also wie viel? Mehr als Kuckuck. Oh, Bock, oh, Bock. Immer der Checker Pech. Ja. Der wird uns beide überleben. Wetten das nicht? Wieso? Frischfleisch. Der zähe alte Bock? Hey, Glotz, da ist er wieder. Wo? Oh. Ausgewachsenes Stück Mann. Checker ist auf Nieren scharf. Stehst du auch drauf? Nicht unbedingt. Ziemlich satte Oberschenkel. Wo? Glotzte gar nichts mehr. Fast null. Oh, Bock. What a mess. Kann man wohl sagen. Wie kommt der Checker jetzt nach Xanten? Tragen kann ich noch. Weißt du denn, wo du hintrittst? Shit. Na, Buddy. Was glotzt dir wieder? Der Wind hat auf den Westen zurückgedreht. Der Checker reitet nach Xanten. Und du kommst mit. Das ist was Besseres als den Tod wirst du auch in Xanten nicht finden. Mach den Checker Xanten kaputt. Soll er dich häuten? Dich overratzen, den Ex dir in eine Kaldaun tun? Ich bleib hier. Bist du totally baller? Hier hab ich alles. Wasserloch, den Fisch, die Schuhe, die Flamme, ob der Nordwind weht. Hier will ich leben, hier will ich auch sterben. Besonders das. und die Vergangenheit aufleben lassen. Manchmal bin ich hier sogar glücklich. Hey, was machst du? Hau ab! Was tust du ins Wasserloch rein? Da säuft der Kuckuck nevermore. Hundesau, halt dir! Kackelock! Nimm den vollen Krug mit dem Fisch und komm. Und ich? Braucht der Checker nicht mehr. Als Saufchecker. Kai braucht der Checker nicht mehr. Als Saufchecker. Hat er Kuckuck. Als Bodenchecker. Hat der Kuckuck auch. Als Frischfleisch. Mit 95 Kontas? Ich kann deinen Checksack buckeln, Checker. Ich kann deinen Checksack buckeln. Fuck off, Tretra, Tretra, fuck off. So eine Regelung ist nicht zulässig. Bestimmst du das? Neuer Regelungsvorschlag. Kuckuck, komm. Nur wenn er mitgeht. Komm. Nur wenn er mitgeht. Komm. Maniakisch, eh? Man kann ihn hier nicht hängen lassen. Warum nicht? Das tut man nicht. Mit sowas kommst du nicht weit. Ich denk schon. Nicht weiter als eine Ratte. Ich will alles tun, Checker, alles. Okay. Dann reiten wir beide auf dir. Schafft er nie. Abwarten, Buddy. Auf geht's. Rein abwärts. Hallo. Was ist? Besuch. Wo? Unterm Sauerampfer. Seid willkommen, Wanderer aus der Ferne. Der Schirm Bogs wird sich über euch öffnen und die große Attawa, Göttin des Schmerzes und der Musik, wird euch in ihre Arme nehmen. Crazy. Totally crazy. Wer ist da? Schittige Kröte. Nein, sie ist schön. Und die Warzen? Da? Da? Da, da, da. Tautröpfchen sind's. Tautröpfchen? Ja. Tautröpfchen, wenn die Sonne erwacht, auf einem frühen Rosenblatt. Da, Glotz, wie schön. Seht diese Haut, die reine Stirn der Engel. Ja, ich bin fernen Himmeln geweiht. Bin ich nicht schön? Hey, wo bleibt die Quatsche, du Fuck? So schön, dass man erschüttert ins Knie bricht? Eine wahre Beauty. Wo bist du, Beauty? Fremder, ich grüße dich. Du nennst mich Beauty? Okay, Boy, okay. Doch wisst, ich habe viele Namen. Ihr könnt mich Flora, Julia, Roma nennen. Lass dich umarmen. Hey, was ist denn? Security-Abstand. Was? In welcher Kälte lebst du? Kommt alle, lasst euch alle umarmen. Hey, crazy läufig, die Marmala. Ich habe euch den Frühling mitgebracht. Frühling? Was, ein Ding? Frühling. Das war, als alles anfing zu blühen. Kommt, wir gehen durchs blühende Land. Die Wälder sind grün. Die Felder, die Wiesen, Griffel weg, grün und mit farbigen Blumen bestickt. Die Luft ist voll Flieder und Veilchenduft und der Himmel spannt einen blauen Bogen. Nein. Ist was? ordnungswidriger Shit. Fresse. Go on. Wir treten in einen Buchenwald mit neuem, frischem Frühlingsgrün, füllen den Kopf mit den Stimmen der Vögel, Kuckuck. Knien Kuckuck. Nieder auf dunkelgrünem Moos und schauen zu den hohen Moos. Bäumen empor. Wie die Zweige von jungen Blättern und Knospen strotzen. Knospen strotzen, ist das nix, du Kotz. Und die Sonne bescheint diese saftige, junge Frische. Und wir legen die Arme um eine Birke, umschlingen sie, drücken sie an die Brust, von Glück geschüttelt und vor Freude toll. Immer wieder und immer wieder und immer, immer wieder. Diesen weiß-weißen Stamm einer weißen Birke, der da leuchtet, weiß aus dem frischen Grün. Uff, was ein Satz. Ja, so ein Frühling in Zauberfarben. Die blauen Veilchen, der tiefgrüne Klee, die weißen Wälder der Kirschblütenzeit. Finito, finito, finito. Finito. Finito. Ey. Hast du einen Hau? Ich will nicht wissen, wie es früher war. Wenn du nicht weißt, was früher war, weißt du auch nicht, wer du bist. Hey, Beauty. Was tust du hier? Ich hüte den Feuersalamander. Glotz hier, in meiner Rechten. Glotz! Und den Zitronenfalter in meiner linken Flosse. Zitronenfalter! Dazu Geißblatt, Rittersporn und Vergissmeinnicht. Super! Die Sonnenrosette im schwarzen Stein, den halbmondfarbenen Drachenthron und das lautlos stampfende Herz der Welt. Ja, ich hab sie noch alle drauf, die Wörter. Dürfen nicht untergehen. Ich hol sie aus dem Shit. Bunter Staub, der von sehr fernen Sternen fällt. Totally shit, so die Marmala. Beauty, was hat dich hierher gebracht? Meine Seele, die hat mir gesagt, geh. Gleich säufst du dein eigenes Blut. Die Seele weiß das. Sie muss es wissen. Und dein stinky Fleisch? Auch ich sehe manchmal die Trauerweiden mit strömenden Tränen am Bachufer stehen. Ich sehe ihre hängenden Arme und ihren im Leid verzogenen Mund. Ihre Augen liegen tief in den Höhlen und haben an Glanz und Leben verloren. Na, staunst du, was ich im Globus habe? Ja. Oh Himmel, es ist lange her, dass ich vom Bach ein Lachen hörte. Ich höre die Weiden nur sehr leise atmen, unmerklich, kaum spürbar. Und ächzen, dass mir das Blut in den Adern gerinnt. So ächzt es und stöhnt es in meinem Kopf. Und ich vergrabe ihn tief in den Armen und Arme und Kopf noch tiefer in mir. Und dann steigt der ganze Dreck in mir hoch, unaufhaltsam. Und ich ringe nach Luft. Und die Angst vor dem Dreck wird größer und größer. Sie wächst und wächst und übersteigt jedes Maß. Doch bevor ich in meinem giftigen Körpersäften ertrinke, schenke ich mir diese leise Musik. Hm. Dann weiß ich, dass auch ich Musik bin. Eine heitere, zärtliche Melodie, die zwischen Himmel und Erde schwingt. Überall wartet Musik auf dich. Ja, fremder Mann, auch du bist Musik. Sing! Sing! Sing! Sing mit mir, kleines, zagendes Herz. Her mit den Flossen. Ich bin voll von aufregenden Schwingungen. Gib beide. Man gibt nicht beide. Nur wenn man sie hat. Wie viel Arme hat der Checker? Du hast zwei. Und jetzt mampf dein Ampfer. Probleme? Nein. Dann gib her. Dein Leck ist Ex. Ital, Ital. Dann wirst du kleiner. Du lachst? Am End kann ich dich in der Tasche tun. Glotz. In dies umgestülpte Nest. Glotz doch. Hier. Nicht zwecklos. Wieso? Malocic hat die Glotzis Ex. Deshalb dieser Graben aus Schweigen. Aber im Kopf, da hämmert's und dröhnt's. Ich möchte blind sein. Hast du Nierenriss? Dann müsste ich den ganzen Shit hier nicht sehen. Ich sehe ihn trotzdem. Geht nicht so an. Weil ich ihn früher gesehen habe. Aber was neu ist, siehst du nicht? Bist du wirklich schön? Fresse! Jetzt reicht's. Lass sie reden. Nein, erst ein Stoß. Wer bist du, fremder Mann? Er ist ein Checker. Was willst du? Checker will checken. Du willst mich erkennen? Nee, nur ein Fuck. Metallica, lass. Oh. Lass, ist sie dir nicht heilig? Schlitze, heilig? Lass sie, du Halbtier. Steckt sein Schwanz nicht in Götter rein? Oh, komm, mein Geliebter. Worauf wartest du? Vielleicht ist es das letzte Mal. Okay. Was macht ihr für böse Gesichter? Oh, streift diese schmerzende Maske der Angst. Ab, kommt zu mir. Nehmt den weinenden Kopf aus den Händen. Kommt, die ihr in Schatten und Asche lebt. Erhebt euch. Werft das Kreuz von den Schultern. Kommt, seid nicht mehr euer eigenes Grab. Steht auf, entfaltet eure Flügel. Die Schwärze der Nacht habt ihr nur geträumt. Und auch die Todeslilien im Trauerfeld eurer Tage. Hey, heute bin ich wirklich voll drauf. Vergesst die lange, finstere Zeit. Tut den Geruch der Gefangenschaft ab. Seht. Oh, es ist ein strahlender Tag. Oh, Nachtfalter waren wir allesamt. Waren schwarze Rosen in dunkler Nacht. Und haben doch Unmengen von zärtlichen Lächeln, Gefühle von unvergleichlicher Feinheit. Ein Sträußlein fast unbegreiflichen Glücks. Oh, dass es nie vorbeigehen möge. Wie halte ich die fliehende Zeit? Oh, oh, oh. What a fuck. Oh. Komm, gehen, Knaller. Jetzt du. Nicht ohne Paarungseignungsbeschluss. Schätze, kein Takeoff. Beauty. Was heulst du? Sie freut sich über ihre Schönheit. Wie kamst du eigentlich hierher? Da, auf dem Floß. Ein Floß? Hä? Ein Floß. Ein Floß. Ein Floß. Wir haben ein Floß. Was? Ein Floß, ein Floß. Als ob der Rhein rückwärts fließt. Gegenströmung? Halt das Ruder quer. Guten Morgen, Tautröpfchen. Seid ihr noch da? Ja, wir sind da. Und du, Tod? Ihr habt mich also noch nicht verlassen. Bock, what a mess. Jubelphase vorbei? Fuck off. Raubhunde. Wir folgen mich schon ewig. Wie viele? Erst ein paar Dutzend, jetzt nur noch fünf. Und die anderen? Gegen Stuttgart-Ex. Dioxinzone. Lords, da sind sie! Hey, Fressfeinde! Reidiges Vieh! Fletscht nur die Reißer! Knurrt im Dunkeln! Der Checker macht euch alle Ex. Total maniakisch. Glotz. Hetzten den Checker so manche Nacht. Und er sie. Wie hast du nur das Riesending gesteuert? Einfach treiben lassen. Sag mal, wo kommst du denn eigentlich her? Ulm? Mörderisches Biotop. Hypermalade Horrorshow. Ey, Plastik, gummiger Maschig, fuck. Ulm ist der shittigste Shitter Shit. It turns you into a weeping zombie. Go on, my little mockingbird, go on. Nein, nein, nein! Hey, Beauty. Ist er Meshuk? Wenn ich so denke, bin ich verloren. Dann schwillt eine Tränenflut in mir und wogt und hämmert mir gegen die Augen wie so eine Brandung an einem Kliff. Dann bin ich wieder im dunklen Land, ganz tief verloren im weißen Eis. Ganz tief? Nee, hatten wir auch schon besser. Gerufft tief, verloren im schwarzen Eis. Und über mir Echse, Drachenflieger, die schwarzen Flügel weit ausgespannt. Die Leichenflügel. Total maniakisch, so ein Biotop. Nein? Auch du wirst mich nicht in den Trauerflor wickeln. Auch du nicht. Ich mag die grauen Betttücher nicht. Hörst du, Checke? Und auch nicht die feuchten, salzigen Kissen. Buddy? Du fuckst mein Brian no more, never? Snakes and Drakes. What a mamala. Weshalb bist du im UA? Ich habe in alten Büchern gelesen. Klarer Verstoß gegen das achte Gebot. Gosh, gosh, Buddy. Alte Bücher kriegt man nicht mehr. Zum Kaputtmachen schon. Memory Destroyer. Bücher. Bilder. Fotos. Alte Dokumente. Alle Memories haben wir verbrannt. Ein schlimmer Beruf. Und warum hast du gelesen? Vielleicht, weil es verboten war. Hirnrissiger Reiz. Dann wurde ich süchtig. Nach alten Wörtern, Bildern, Geschichten. Nach Stimmungen, Fantasien, Gefühlen. Und jetzt sperrt eure Schalllöcher auf. Ich war ein einziges Verlangen und Sehnen, ein Zurückfließen in die Vergangenheit. Das sind Sätze. Wie ein verstreuter Stern in der endlosen Nacht. Ja. Ich wollte alles über uns wissen und verschlang das Vergangene wie ein Hungerbrot. Heute bin ich aber really voll drauf. Nix als Braincotz. Welche bunte Rede. Es war die Zeit der großen Massaker, der Häuserkämpfe und Stadtrevolten. Bloody Checker. Bloody, bloody. Im Jahr nach der Trinkwasserkatastrophe. Die Organjäger waren Nacht für Nacht unterwegs. Im Echsenherzen der Stadt Ulm schnitten sie den Leuten das Fleisch aus dem Leib. Schlachtorgien in der Finsternis. Ich sah sie nicht, ich hatte meine Bücher. Ich sah die Fallouter in Toxis nicht mehr und ging auch nicht mehr zum Checken ins Center. Ich redete auch nicht mehr. Ich schämte mich unserer Wörter. Das ganze Shit and Skit and Fuck. Es waren schöne Wochen, Tage. Ich las mit fiebernden, tönenden Herzen, bis alle Gegenwart versank. So sehr vergaß ich den Schmerz der Zeit, dass ich erst erwachte, als sie mich holten, wie sie mich festnahmen, lächelte ich. Ich hatte gerade in Bio 5 unter der Kuppel am künstlichen See in einem Buch mit Waldgedichten gelesen. Ich war ihnen überlegen. Uff! Oh, diese fuckarschigen Zombies! Hey, was fummelst du da an dir rum? Mein Bauch wird dick. Wo? Wow. Wow. Im Bauch ist ein neuer Buddy für für Xanten. Xanten. Ist ein neuer Buddy für Xanten. Xanten. Ey, im Bauch ist ein neuer Buddy für Xanten. Xanten. Hey, was tust du mit Ethel Checker? Ballast abwerfen. Warum? Checkers Baby im Bauch braucht Power. Na und? Für alle reicht das Fressen nicht. Kuckuck wiegt 120 Pfund. Deshalb hast du mich mitgenommen. Noch vor Xanten wird er dich schlachten. Dazu gehören zwei. Kennst du dieses Gerät? Ey, hilf mir, Kuckuck. Time for dying. Ich muss die Vogelstimme üben. Time for dying, was schreist der Buddy? Gefühlte 100 Messerstiche. Interessant, wo? Hier und da und überall. Nervenrisse, komm. Nein. Warum nicht? Er hat euch 3 Tage getragen. Zottel ab. Ich denk nicht dran. Du wirst auch keine schöne Leiche sein. Ich habe auf den Tod gewartet, viele Tage und Nächte lang. Ich trage ihn in mir, immer und überall. Ich suche ihn. Really? Yeah, Buddy, ich träume von ihm. Ich werde nicht eher zur Ruhe kommen, bevor ich ihn nicht gefunden habe. Ey, was willst du mit dem Messer? Jetzt macht ein Checker ein Beauty-Ex. Checker, meine Angst ist verbraucht. Es kommt nach Xanten kein Menschenschrott. Okay, dann stich dein Baby tot. Kein Menschenschrott! Stich, Shitter, stich. No, Buddy, no. Lieb ist er, Checker. Lieb ist er, Checker. Oh, Borg, vergib dem Checker. Er ist lieb. Blutcheck. Warum? Ob du eine gute Marmela? Okay, hau mir einen Blutzapfer rein. Okay. Menschenschrott. Vergiss es. Nein, es ist ein Tatbestand. Mit so einem Genbonus. Du hast ein falsches Bild von mir. Wasser. Gib ihm Wasser, Kuckuck. Was ist? Indy ist weg, Checker. Ist was? Du hast Indy gefressen. Checker braucht Power für Xanten, Malo. Wir auch. Wer weiß jetzt, ob das Wasser clean ist? Checker. Wieso? Weil er 3 Saufchecker hat. Wasser, ich brauch Wasser. Man hat mich geklont, man hat mich retortet, man hat mich genährt, mich zentralisiert. Ich war kein Genknaller, okay. Aber man wollte mich, man hat mich gerufen. Das ist der wahre Sachverhalt. Warum kümmert sich jetzt niemand um mich? Hat man vergessen, dass man mich rief? Das ist doch eine Ordnungswidrigkeit. Checker macht einen Saufcheck. Bist du Schizo? Checker, dein Baby braucht cleanes Wasser. Wo ist der Krug? Es hat geregnet. Bock wird euch strafen. Ist er liebe Checker lieb? Sehr lieb ist er. Na, ist das Wasser okay? Totally clean. Hier, Itai, trink. Das tut gut. Noch Nervenschmerzen? Ja, überall. Was sind das für Striemen auf deinem Rücken? Nebenfolgen als Tretradtreter. Man hat dich geschlagen? In die Ordnung gebracht. Was meinst du? Manchmal trat ich nicht im Takt. Armer Schmerzensmann. Es wächst zu. Was willst du von mir? Warum fragst du? Du bist so positiv zu mir. Ich mag dich. Was gibt's da zu mögen? Deine toten Glotzis. Dank schöne Schock. Was tust du jetzt? Ich strecke meine Hand aus. Nach dir. Warum? Ich will dich spüren lassen, dass du bist. Da. Mein Schatten berührt dich schon. Hau ab! Du musst weich werden. Warum? Von Härte kann immer nur Hartes kommen. Oh, Borg, sie toucht mich einfach an. Vergiss deine Schmerzen und komm mit. Komm mit in meinen schneeweißen Winter. Sister. Wir sind von der Stille draußen erwacht und von dem schüchternen Glanz der Frühe und siehe, es ist ein weißer Tag. Sister, du hast ein solches Blutbett. What a bloody ass if... Sister. Hinter verschneiten Felshügeln liegt eine Ebene, dann ein großes Gebirge, Sister. Dessen Schluchten schneeweiß gepolstert sind. Sister, du hast ein solches... Die Berggipfel stehen im frühen Licht und die kleinen lautlosen Flocken fallen. Sister, du hast und die weiße Ferne lockt uns hinaus. Sister, du hast ein säuisches Blutbild. Komm, setz auch du dich auf meinen Schlitten. Glott. Wir wollen ins weiße Schweigen gleiten. Glott. Schau, wie die Bäume vorüberfliegen auf unserer lautlosen Schlittenfahrt. Glott, dein Blut. Sie tragen schwere Hauben aus Schnee. Glott, dein Blut. Und es ist ein Knistern und Knastern im Wald, als ob tausend Wintergeister sich regten. Glotz, dein Blut wird dunkelgrün. Fuck off. Diese Marmala wird euch den Magen versauen. Hey, mein Sauerampfer. Ist was? Mir fehlt der halbe Sauerampfer. Sei still. Sieh den dampfenden Atem der Pferde. Und da die Eisvögel. Beauty. Blau und weiß. Beauty! Wir jagen im schnellen Schlitten dahin, gehüllt in Decken. Beauty! Satt und warm. Beauty, du hast 140. Wir jagen im schnellen Schlitten dahin durch den ganzen Tag bis spät in die Nacht. Beauty, du hast fast. Wir jagen im schnellen Schlitten dahin, pelzbedeckt, unter schwankendem Mond. Beauty! Top, super! Nee. Gift fürs Hirn. Beauty, du hast fast 140 Kontas. Na und? Ich habe alles von mir abgestreift. Mein Fleisch, mein Blut, meinen ganzen Körper. Ich spüre nichts mehr. Bin nur noch Atem, Geist, ganz rein. Ey, was frisst du da? Nix. Sauerampfer? Nix. Mein Sauerampfer. Die Drecksau hat mich ausgetrickst. Wie kann man nun Blinden beklauen? Mein Baby braucht Power. Du sollst nicht lieben. Ey. Du sollst keinen anderen Menschen berühren. Du sollst kein Tier berühren und keine Pflanze. Mein Sauerampfer. Du sollst deine Nahrung mit dem Counter checken. Du sollst jede chemisch verseuchte mein Person anzeigen. Du sollst nicht über dein Leben nachdenken. Du sollst nicht fragen, was früher mein war. Baby braucht du sollst Power. Keine alten Bücher lesen. Nix. Du sollst nicht fragen, warum du etwas sollst. Du sollst den Vorstand mein Baby braucht sein. Power. Hau ab vom Steuer. Das geht nicht über Land. Wir sind auf der Höhe von Mainz. Wo willst du hin? Nach Wiesbaden rüber. Mainz? Diese riesige Narbe in der Erde, das war Mainz? Ha! Der denkt sich Städtenamen aus. Jeder hat einen Tick. Straßen voller Menschen waren das früher. Häuser und Menschen und Autos und Leben. Große, belebte, grüne Parks mit vielen hundert zwischenden Vögeln. Kuckuck! Kuckuck! Kuckuck! Kuckuck! Kuckuck! Ich das nur geträumt? Bestialisches Schizo-Shit! Das ist doch alles gar nicht gewesen! Doch die Geräusche sind noch in meinem Kopf. Die Stimmen, die Gerüche, der Geschmack, die Bilder. Mein Gott! Das vergangene Gesicht dieser Stadt. Und alles im Kopf, alles im Kopf. Nein! Nein! Da geht Anna. Jetzt geht sie hin und her. Im roten Pilz, im Feuersturm, im Nachteinfall, im Aschenregen und bleibt sehr eingekapselt in sich selbst. Wann wirst du endlich sterben? Anna! Finito mit dem Schizo-Shit! Schizo-Shit! Es liegt in der Luft. Da. Man kann es riechen, schmecken, hören. Sollen wir stranden? Husch! Landschaft, die Hügel, die Täler, alles strahlt. Harte Strahlen, sehr harte Strahlen. Sie schießen in unser weiches Fleisch, in der Blutbahn, die Lungen, ins Knochenmark. Besonders ins Hirn. Gib mir das Steuer. Nein, nein. Gib mir nein. Das Steuer. Zum anderen Ufer. Gleich kommt er voll laut. Du kannst dir kein Game-Destroy leisten. Kümmer dich um dein Shit-Buddy. Nein, nein, ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht auf diese schreckliche Art. Der ganze Körper war purpurrot. Die rechte Seite halb aufgerissen. Sie ging und ging und ging und ging und ging hin und her. Hin und her, hin und her. Und jede Bewegung von ihr tat mir weh. Das fiel ihr schwerer, schwerer und schwerer. Und sie war abgesondert von allen. Und allen. Abgesondert. Und ganz. Und sank tiefer. Und tiefer. Und tiefer. ein Schmerz. Ein Schmerz war nicht mehr aufzuhalten. Lass mir das Steuer, du Schmutz! Eh zu spät. Wieso? Sandbank! Wir stranden. Koko. Koko. Koko. Hör auf. Koko. Hör auf. Koko. Koko. Hör auf. Kuku. Vögel sind wichtig. Pennen auch. Hindert dich niemand. Kuku. Beste Buddies. Regelungsvorschlag. Spuck's aus. Ich verzichte auf den Kuckuck. Schon mal super. Und du gibst mir meine Perücke. Wo ist sie? Liegt vor dir. Sie fiel mir vom Kopf, als Decke mich hier festgebunden hat. Du hast einen kahlen Globus. In meinem Alter kennst du solche Beschwerden. Alter. Was sonst? Jahre im radioaktiven Wald. Ich hasse diesen kahlen Kopf. Itai, ich bin ein Totenfratz. Ein heißer radioaktiver Klump. Ich bin schon tot und kann nicht sterben. Mein Gott. Jeder Tag eine Ewigkeit. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich darf nicht dran denken. Nicht an damals denken. Nicht an diesen Tag, damals im Juni. Spuck's aus, vielleicht erleichtert's dich. Ja. Vielleicht erleichtert's mich, wirklich. Wir waren im Garten. Anna und ich. Die Sonne schien, die Vögel sangen, der Lindenbaum über uns summte von Bienen. Wir pflückten Erdbeeren, waren lustig und lachten, und ich ging in den Keller, um Wein zu holen. Und da geschah es. Ganz plötzlich. Ganz unvermittelt. Ganz plötzlich und unvermittelt und unbegreiflich schnell. Ich sah durchs Kellerfenster den Himmel und da, wo jetzt die bleiche Mondsichel steht, wuchs der rote Pilz. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Aber was quasle ich ihm da? Im Juni war ich immer auf dem Tragflügelboot. Von Basel bis nach Amsterdam. Sie wurden verbrannt. Sie wurden zerstrahlt. Sie wurden durch die Luft gewirbelt und erschlagen. Das war die Kreuzfahrt. Für Weinkenner. Mit Captain Dinner. Eine flache, rauchende Trümmerlandschaft. Bedeckt mit Asche, Schutt und Geröll. Nein, nein, nein, nein. Das Captain Dinner war am Silvester. Der große Silvesterball auf dem Strom. Und dann begann es zu brennen. Erst hier, dann da, dann überall. Das große Silvesterfeuerwerk auf dem Strom. Bis dieser schwarze Regen kam und mit ihm die beschwingte Musik in der Lounge. Und mit der Musik kam der Vorlaut. Dann erhob sich ein Wirbelsturm und der helle Sommertag wurde zur Nacht. Mit Musik und Tanz nach der Reinigsenwahl. Fast alle Überlebenden waren verletzt, die meisten bewusstlos und geschockt. Echt rheinische Stimmung, wie immer, beim schwimmenden Weinseminar. Als ich aufwachte, lag ich am Boden und es war dunkel um mich herum. Stockdunkel, nachtschwarze Dunkelheit und unter dem Motto Altköller um Renk führte ein Konferencier uns durch das Programm. Es war still. Sehr still. Unheimlich still. Dieser warme Sommerabend auf dem Freideck. Und ich lag und dachte, ich sei allein. Dann Stimmen aus der Tiefe der Finsternis, Schreie, ein Weinen, Hilferufe, dazu Bier vom Fass, ein Gläschen Wein, alles ohne Verzehrszwang natürlich. Und langsam wurde es heller und heller und ich richtete mich auf und schaute durchs Fenster. Ein tolles Erlebnis für Groß und Klein. Ich sah, dass es die Stadt Mainz nicht mehr gab. Die typische Traumschiffsatmosphäre mit reichhaltigem Bordprogramm. Ich sah es und konnte es nicht begreifen. Von einem Augenblick zu anderem war alles einfach weg. Oh. Oh, bei. Was redst du für ein Shit? Shit? Wieso Shit? Dir gerät da einiges durcheinander. Es ist sehr lange her. Gib mir jetzt die Perücke. Hier. Beauty. Hm. Lass mich solo. Und warum hast du mich dann getatscht? Ich wollte dich in meinen kleinen Himmel heben und reiche mir ja selber nicht aus. Starkes Wort, ne? Komm näher. Ich geb dir auch einen Rest Sauerampfer. Okay. Dein Gesicht ist nass. Tränen. Im Traum geweint. Bleib. Sie sind Kontamin. Im Traum sind unsere Tränen clean. Dein großer Bock, lass einen Tiefschlaf auf uns fallen. Na? Das Tier mit einem doppelten Rücken gespielt? Fuck off. Beauty ist Checkers, Mamala. Bestimmst du das? Tu deine Arme um mich, Itai. Na? Spürst du, dass du Löcher im Rücken hast? Nein. Hat? Tumore an der Wirbelsäule? Nein. Kaputte Titties, Fresse im Arsch. Nein, nein, nein! Kaputt, kaputt, alles kaputt. Da, da, da. Es stimmt, dass du so lügst. Ach, Itai, er sieht nur die Hülle. Welche Hülle? Mein verkommenes Fleisch. Für alles andere ist er blind. Hast du nun begriffen? Jetzt sehe ich alles. Auch mein wahres Gesicht? Ja. Wie weh das alles ist. wie schön und zitternd. Totally, Mischuk. Warum machst du mir immer alles kaputt? Bla, bla, bla, bla. Hast du keine Angst? Weißt du, ich hatte immer Angst. Angst vor der Erde. Angst vor dem Himmel. Angst vor dem Regen. Angst vor dem Wind. Angst vor dem Tag. Angst vor der Nacht. Angst vor der Sonne. Angst vor dem Mond. Angst vor den Menschen. Angst vor der Angst. Todesangst vor der Angst. Ja, abgefuckte, schittige Todesangst vor der Kotzangst. Aber dann begann ich zu träumen. Einen schönen, immer wiederkehrenden Traum. Ich träume, mein ganzer Körper wird leer. Die dreckige Chemie kommt raus, das ganze kotzige chemische Wasser. Und ich werde mit Reinem aufgefüllt. Ich werde immer wieder rein. Ja, Itai. Ich bin rein, ganz rein. Und jetzt kommt, ziehen wir das Floß von der Sandbank. Werft euch das Seil über die Schulter, raus aus dem Winter, kommt in den Sommer. Sommer. Sommer. Was denn Ding? Sommer. Das war das reife Land unter dem hohen Blau der Ferne. Schönes Blau, strahlendes Blau. Blau, in dem die Pfauen spazieren. Pfauen? Die Wiesen liegen im Blumenduft. Das Korn dehnt sich wie ein Meer aus. Und zwischen Sommerrobben und Tannen leuchtet die Hecke mit dem weißen Jasmin. Ja, Glöckchen und Blüten umfangen es ganz seisiggelb, Veilchenrot, ein lebhaftes Rosa, Burgunder, Marien, bis wir uns gänzlich eingehüllt fühlen. Oh, weites Land des Sommers und der Wind. Wie liegst du schnittbereit im gelben Sonnenlicht? Was ein Gefühl. Los, auf nach Xanten. Lasst uns einen neuen Sommer machen. So ein Geräusch kriegst du heute nicht für Blut. Aber verboten. Die Sonne ist warm und gut. Weil sie uns killt. Was ist denn noch zu killen an mir? Finito. Das ist wie sterben. Regelungsvorschlag. Themawechsel. Meinetwegen. Kommt doch. Das Leben ist so bunt. Checker, gib mir Eisen. Was für ein Eisen? Ampulle im Checksack. Wozu? Nur das kann mir noch helfen. Griffel weg vom Checksack. Lieb ist er, Checker. Lieb, so lieb. Nur wenn du noch mal das Geräusch machst. Komm, Itai. Ich hau dir die Spritze rein. So. Okay, Checker. So, Buddy. Jetzt kommst du nach Xanten. Da kriegst du alles totally. Sterilwasser, Vitaminwelle, Neoenzyme. Da pullen wir notfalls dein G-Code um. Beauty? Ja, Italy. Was kam nach dem Sommer? Hey! Hat dein Himmel seine Sterne gewechselt? Ich brauche was, an das ich mich halten kann. Der Herbst kam nach dem Sommer, Itai. Wieder so ein Pissding ausgedacht? Herbst! Das war der letzte Glanz des Sommers. Wenn das Laub braun und golden zur Erde fiel. Da waren Frucht und Fülle, schwerer Wein, Septemberrosen, schmierte Astern, der rote Rauch der Gladiolen. Ja, bloody shit, läuft das heute gut. Und jetzt noch ausgekotzt den Rest. November. Lang vergangener Abend. Verflossen ist das Gold der Tage. Stunden unendlicer Schwermut. Als erlitt ich im Spätherbst den Tod um dich. Wo hast du eigentlich die Eiterfresse her? Du willst nicht leben? Mach einen Fuck off. Warum bringst du dich da nicht um? Auf dem Neckar bei Essling war so ein Dreckstag. Malades Klima, schwül, drückend, zäh. Es stand die Luft und mit ihr alles still. Ein Tag wie ein untergegangenes Schiff. Ein Nieselregen fiel herab, durchnässte mich bis auf die Haut. Am Abend kamen dann die ersten roten Flecken. Kampfstoff-Shit. Kuckuck. Ja. Ihr habt diese schönen Bücher gehabt. Ja. Und diese wunderbare Musik. Mhm. Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Was willst? Warum habt ihr das alles zerstört? Kuckuck! Kuckuck! Kuckuck, warum? Kuckuck! Kuckuck, warum? Kuckuck! Kuckuck! Warum? Ich darf nicht dran denken. Quäl mich nicht. Ich aß Schrimps. Auf dem Sonnendeck aß ich stets Schrimps. Schrimps oder Weinbergschnecken? Und ihr Kopf war wie ein gekochtes Huhn. Einmal im schwefelgelben Licht schrie ich sie an. Ach, stirbst du, Anna? Checker, dein Baby braucht Wasser. Okay, okay. Wohin steuerst du? BA, Rheinpfalz 1. Die werden schießen. Dann schießt der Checker auch. Mit dem Schleuder? Mr. Baller? Soll Checker den Globus spalten? Hier spricht der Vorstand von Rheinpfalz 1. Los, von der Wasserseite. Wir haben sie im Jugend gerät. Sie nähern sich der Vorfeldlinie. Kontakte mit chemisch oder radioaktiv kontaminierten Personen sind nicht erwünscht. Wasser! Gebt uns Wasser! Gebt uns Wasser! Gebt uns Wasser! Gebt uns Wasser! Wasser! Dies ist meine letzte Warnung! Wasser! Gebt uns Wasser! Wasser! Gebt uns Wasser! Wasser! Menschen berühren. Du sollst kein Tier berühren und keine Pflanze. Du sollst deine Nahrung im Kaum erschicken. Du sollst dir die chemisch verseuchte Person anzeigen. Du sollst dich über dein Leben nachdenken. Du sollst nicht fragen, was du da machst. Wir müssen die Zahn singen. Sing, sing. Weg vom Ufer! Shit! Ihr seid Shit! Shit! Shit! Shit! Shit! Kein Wasser für meinen Buddy in Xanten. Buddies, wir gehen in Bonn an Land. In dir verstecken. Da ist kein Platz mehr. Das Baby? Ja. Hast du geschlafen? Tief. Aber Schüsse gehört. Im tiefen Schlaf habe ich Schüsse gehört. Die haben auch in Bonn auf uns geschossen. Pack! Soll ich dir noch ein Eisen geben? Warum schießen sie auf uns? Deine Beine massieren? Warum? Deinen armen Rücken? Sag, warum sie auf uns schießen! Sag, warum sie auf uns schießen! Kuckuck. Kuckuck. Kuckuck. Haben sie getroffen? Nur ein Streifschuss. Aber Checker ist in Klärschlamm gestürzt. Vor der elektrischen Mauer. Von Bonn. Dabei wollte er gar nicht rein. Stand da nur rum, wegen Sterilwasser und einer Rübe. Bang, bang, bang. They turned him into a toxi-shit. Klärschlamm. Glotz. Trichloretyl. Bonner Schweine. Echt feindliches Ausland. Wenn du nach Bonn kommst, Malocic, vergiss die Bleihandschuhe nicht. Hast du Wasser? Kein Drip. Fressen? Checker hat den letzten Raubhund gecatcht. Gib. Erst Counter-Check. Glotz. 9 Counter. Lag da in so einem Kabuff. Okay. Friss. Ja. Checker. Nun bist du auch verseucht. Ja, Checker ist toxi. Er geht kaputt. Ganzkörpergummi total im Arsch. Und alles, alles hat er jetzt drauf. Ethyl, Ammoniak, Dioxin. Top, super, toxi, dingt's in ihn ein. In Arme, Beine und Finger und Knochen. Und nix kann er tun. Nix. Nix. Nix. Nix. Hätten sie den Checker nur richtig getroffen. Es wäre ein schöner Tod gewesen. Wunderschöner Tod. Ein großer Borg und Marmala. Der Checker hat einen wunderschönen Tod verpasst. Hey Beauty, was tust du mit Kett, Netz und Bang. Glotzschecker, wie rasch sie untergehen. Sister, der Checker macht dich Ex. Womit, Brother? Mit bloßen Händen. Runter mit dieser Ganzkörperhaut. Hey, was tust du mit mir? Deine Tiertage sind vorbei. Und jetzt sag, ich bin der Checker. Er ist der Checker. Komm her. Ey, was willst du mit dem Messer? Schneide dich, bis du dich spürst. Nein! Komm, ich werde weinen mit dir. Ich bin der Checker. Ich bin der Checker. Ich... Komm. Bock, lass das Licht die Dunkelheit durchdringen. Jetzt spüre ich mich. Ich bin der Check. Ich bin der Checker. Unter der Nacht, irgendwo weit entfernt, irgendein heller, ungeheurer Tagesanbruch. Sag jetzt. Ich hab nur einen Arm. Ja. Komm, spann dein Sonnensegel auf. Ich hab nur einen Arm. Schau mich an. Mann, du hast Augen wie ein Sarg. Was weißt du von den Schmerzen, die in mir sind? Und was weiß ich von deinen? Oh. Was ist denn, Beauty? Das Baby. So früh? Es kennt die kaputte Erde nicht. Tu deine Hand auf meinen Bauch. Lieb ist er, Checker. So lieb. Ich bin lieb. Ich bin lieb. Ich bin lieb. Ich bin lieb. Wie weich deine Hände sind. Ja. Die Ruine. Das war der Dom. Wieder so ein Brain Shit. Ein Dom war ein sehr hohes Haus mit großen Fenstern aus farbigem Glas und ein Turm, der steil in den Himmel wuchs. 1100 Jahre stand er da. Und an eurem Jahrhundert ist er krepiert. Kuckuck, warum habt ihr ihn sterben lassen? Kuckuck, Kuckuck. Sie haben hier alles sterben lassen. Kuckuck. Die Erde. Kuckuck. Die Luft. Das Kuckuck. Wasser. Die Fische. Kuckuck. Die Vögel. Die Tiere. Die Blumen. Die Bäume. Uns! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Mörder! Du saugst mir Saft aus dem Rückenmark. Du ziehst mir Kalk aus alle Knochen. Du zersetzt mein Brain. Kein Mörder? Warum gerade ich? War es dir nicht egal, was mit uns geschieht? Du wolltest doch nur dein Tragflügelboot. Oder warst du nicht träge, satt und bequem? Hast du es denn nicht kommen sehen? Und wenn ja, was hast du getan? Hast du versucht, mich vor dir zu beschützen? Wenn euch so wenig an uns lag, warum habt ihr uns dann gemacht? Was willst du? Dich tot machen, Buddy. Nimm den Strick um deinen Hals. Lass ihn. Er hat sich selber bestraft. Das Baby! Das Baby kommt! Nein! Nein! Marinex! Marinex! Marinex! Was ist denn? Sieh hier! Sieh! Der erste Mensch von Xanten. Mein Kind. Ist es schön? Ja, sehr schön. Warum schreit es nicht? Es hat keinen Mund. Es hat kein Gesicht. Kein Gesicht. Kein Gesicht. Ja, Kuckuck. Ich dafür. Noch ein Wunsch? Merkt euch die Stimmen der Vögel. Wir wollten die Erde lieben, Kuckuck. Warum zwangt ihr uns, sie zu hassen? Gesicht. Ich sehe dich an und sehe dich nicht. Du glatte Wand aus Fleisch und weißer Haut. Soll ich dir kleine A-Balls machen? Eierkugeln? Augen, Scheiben, Schalllöcher, Riecher, einen Mund. Hab ich dich in mir genährt? Wozu dir meine letzten Säfte gegeben? Dir Kraft von meinem Fleisch geschenkt? Und jetzt bist du nur Rattenfraß. Komm, Nacht, die du der Seele eine Freundin bist und... Nein! Nein! Es hilft nicht mehr! Du greifst nach mir, Glotz, Schecke, Glotz. Es greift nach meinem Fleisch, es greift. Mein Lamm, mein Herzschlag, meine kleine Sonne. Was haben sie dir angetan? Kein Mensch, kein Tier, kein Vogel mehr. Wer würde unser Fleisch hier fressen? Und niemand da, der eine Flöte aus meinen Knochen schnitt. Eine Flöte aus meinen Knochen schnitt. Xanten. Xanten. Xanten. Eta, hörst du? Wir sind in Xanten. Atmet er noch? Nur ganz flach. Bei Borg. Was ist Xanten? Ist eine Ufermauer. Eine Ufermauer. Was noch? Was glotzt ihr? Warum seid ihr so still? Nix, nix. Du lügst. Es stehen Bodies auf der Mauer. Was tun sie? Sie bewegen sich. Sie winken. Sicher winken sie. Sie heben ihre Gewehre. Beauty. Ja. Sag mir die alten Wörter nochmal. Es geht nicht. Die Fantasie ist ex. Und auch mein ganzer Mut ist runtergeweint. Kirsch, Blüten, Zeit. Sommer, Roggen. September, Rosen, kommt mit den letzten Vögelzügen ins Oktoberlicht. November, lang vergangener Abend. Verflossen ist das Gold der Tage. Stunde unendlicher Schwermut. Als erlitt ich im Spätherbst den Tod um dich. Flieg, Itai, flieg. Regelungsvorschlag. Okay. Gib's mir mit dem Knife. Ah. Danke. Wohin jetzt? Mehr. Das Wasser liebt uns. Komm, mein Kind ohne Gesicht. Hörst du das Wasser? Komm, wir springen hinein. Wir springen hinein und lassen uns treiben. Wir treiben, mein Kind. Wir versinken. Jetzt treiben wir auf dem Grunde des Meeres dahin. Leicht. Federleicht, ganz schwerelos. Unter uns Muscheln, Stein und Sand. Und Teile von Schiffen, mein Traumspielzeug. Ein Kahn mit umgestürztem Kiel, ein Steuerrad, ein versunkener Anker. Und über uns zieht ein Fisch seine Bahn. Sieh, wie er lächelt, sieh doch, sieh. Sieh auch da oben die Ostmondsichel. Groß und nah, ganz wunderbar. Sie bricht sich viel Dutzend im Wasser, siehst du? Siehst du die vielen Mondsicheln nicht? Wie friedlich es hier ist, mein Kind, wie still. Als wäre der Fluss, als wäre das Meer, als wäre die Erde ein Paradies. Komm, mein Kind, ohne Gesicht. Komm mit. Und hab keine Angst. Das Wasser liebt uns. Meer, frühestes Gesicht aller unserer Träume. Meer, das früher war als mein Lied. Totenfloß von Harald Müller. Es sprachen Checker Klaus Fischer, Itai Rainer Frieb, Kuckuck Jan Bitschitzki, Beauty Ursula Höpfner, Vorstand 1 und 2 Harald Müller, Komposition Klaus Bulat, Regie Georges Tabori, Produktion Hessischer Rundfunk, Bayerischer Rundfunk und Südwestfunk 1986.